Was kann ich? 1. Ich spiele Fußball. 2. Ich spiele Verstecken. 3. Ich spiele Fangen. 4. Ich spiele Klavier. 5. Ich spiele Flöte. 6. Ich spiele Gitarre. 7. Ich spiele Computer. 8. Ich spiele Domino. 9. Ich spiele Karten. 10. Ich fotografiere gern. 11. Ich bastle gern. 12. Ich skate gern. 13. Ich spiele gern Flöte. 14. Ich höre gern Musik. 15. Ich koche gern.